Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let's continue to learn from the Apostle John. Lass uns weiter vom Apostel Johannes lernen. Look what he says in verse 7. Schau, was in Vers 7 sagt. Those who are loved by God, let his love continually pour from you to one another. Ihr, die ihr von Gott geliebt seid, lasst seine Liebe fortwährend von euch zueinander fließen. Because God is love. Denn Gott ist Liebe. It is very interesting how John always brings this perfect balance. Es ist sehr interessant, wie Johannes immer dieses perfekte Gleichgewicht herstellt. We are perfectly loved by God and therefore we have to love all people. Wir werden von Gott vollkommen geliebt und deshalb müssen wir alle Menschen lieben. I think nobody teaches us this balance better than John. Ich denke, niemand lehrt uns diese Balance besser als Johannes. The Apostle Paul teaches us a lot about the love of God too. Auch der Apostel Paulus lehrt uns viel über die Liebe Gottes. To the Romans, to the Ephesians, to the Corinthians. Den Römern, den Ephesern und den Korinthern. But I like how John always comes back to these two parts of the truth. Aber mir gefällt, wie Johannes immer wieder auf diese beiden Teile der Wahrheit zurückkommt. That we are loved, therefore the natural response is to continually pour this love out. Wir werden geliebt, daher ist die natürliche Reaktion, diese Liebe fortwährend auszugießen. And I like how in verse 7 the Passion says, let the love pour out. Mir gefällt, wie es in der Passion-Übersetzung in Vers 7 heißt, dass wir die Liebe hinausströmen lassen sollen. I understand that the Greek simply says, beloved, let us love one another. Yes, I understand that. Mir ist klar, dass es im Griechischen einfach heißt, Geliebte, lasst uns einander lieben. Ja, das verstehe ich. But I just like how the idea of the love is pouring out of us. Aber mir gefällt die Vorstellung, dass die Liebe aus uns herausströmt. And I'll tell you why I like this idea. Und ich sage dir auch, warum. If I take a cup and fill it with water, wenn ich einen Becher nehme und ihn mit Wasser fülle, there are two ways of pouring out the water. Gibt es zwei Möglichkeiten, das Wasser auszugießen. The one is I take the cup, I pick it up and I dump it and I pour the water out. Entweder nehme ich den Becher, kippe ihn und gieße das Wasser aus. The problem with that is the moment when that is gone, the water is gone, there's nothing more to be poured out. Das Problem dabei ist, dass sobald das Wasser weg ist, nichts mehr ausgegossen werden kann. But there is a second way to pour out water. Aber es gibt eine zweite Möglichkeit, Wasser auszugießen. You put the cup of water in the sink. Ich stelle den Becher mit Wasser in die Spüle. Right under the faucet. Direkt unter den Wasserhahn. And you turn the faucet on and you keep it turned on. Drehe den Wasserhahn auf und lasse ihn aufgedreht. So what's going to happen? Was passiert dann? Water will continue to pour out as long as the faucet is turned on. Solange der Wasserhahn aufgedreht bleibt, fließt ununterbrochen Wasser. And this is the picture that we always have to have in our hearts regarding the love of God. Dieses Bild müssen wir immer im Herzen haben, wenn es um die Liebe Gottes geht. And I believe this is the picture that John gives us here. You are loved by God, therefore continue to pour it out. Und ich glaube, genau dieses Bild vermittelt uns Johannes hier. Du wirst von Gott geliebt, also gieße weiterhin Liebe aus. If John would simply teach us, guys, you have to pour out the love to everybody. Wenn Johannes uns einfach lehren würde, du musst jedermann Liebe schenken, Liebe ausgießen. Well, you will come to a place pretty soon where you realize you don't have enough love for some people. Dann würdest du ziemlich schnell an einen Punkt kommen, an dem du erkennst, dass du für einige Leute nicht genug Liebe hast. You will realize that some people are so complicated and your love is not sufficient. Du würdest erkennen, dass einige Leute so kompliziert sind, dass deine Liebe nicht ausreicht. Then you will be like the cup that has been poured out and now it's empty, there's nothing left. Dann wärst du wie ein Gefäß, aus dem alles bis zum letzten Tropfen ausgegossen wurde. But if you get it right that first you are loved by God, wenn du aber verstehst, dass du zuerst von Gott geliebt wirst, you're permanently connected to God, experiencing, drinking in that love, dass du dauerhaft mit Gott verbunden bist, seine Liebe erfährst und in dich aufnimmst, then it will be almost like a natural reaction that it will pour out of you to all the people that you meet. Dann ist es fast eine natürliche Reaktion, dass du diese Liebe an alle Menschen ausgießt, denen du begegnest. But John is telling us a second reason why this love shall be pouring out of us. Johannes nennt uns einen zweiten Grund, warum diese Liebe aus uns herausfließen soll. The first reason is that we are loved. Der erste Grund ist, dass wir geliebt werden. But look what he says. Aber schau, was er sagt. Because God is love. Denn Gott ist Liebe. We could talk about the statement God is love for a very long time. Wir können sehr lange über diese Aussage sprechen. I think we need to talk a little bit about it. Ich denke, wir müssen ein wenig darüber sprechen. There are so many people who have a wrong idea of God. Es gibt so viele Menschen, die eine falsche Vorstellung von Gott haben. If God truly is love, wenn Gott wirklich Liebe ist, which of course I believe he is, that's what the Bible says. Und ich glaube natürlich, dass er es ist, denn das sagt die Bibel. That means that nothing that God does can be motivated by anything else but love. Dann kann nichts, was Gott tut, durch etwas anderes als Liebe motiviert sein. So many Christians have so many problems. Is God angry? Does God destroy people? Does God punish people? So viele Christen haben so viele Probleme damit, ob Gott zornig ist, ob Gott Menschen vernichtet oder sie bestraft. And they blame everything on God. Sie geben Gott für alles die Schuld. How can a God who is love send people to hell? Wie kann ein Gott, der Liebe ist, Menschen in die Hölle schicken? Well, I believe these people have not understood what it means that God is love. Ich glaube, diese Menschen haben nicht verstanden, was es bedeutet, dass Gott Liebe ist. Like I've heard Daniel say many times, God is love, but love is not God. Ich habe Daniel oft sagen hören, Gott ist Liebe, aber Liebe ist nicht Gott. Think about this. Denk darüber nach. We can't have our own definition of love and attribute that to God. Wir können nicht unsere eigene Definition von Liebe haben und sie auf Gott übertragen. God is love. Gott ist Liebe. Let me tell you about one of the aspects of the love of God who is love. Ich möchte dir einen Aspekt von Gott, der Liebe ist, näher bringen. In his love, he has given people the freedom to choose. In seiner Liebe hat er den Menschen die Freiheit gegeben zu wählen. So God doesn't send people to hell. People choose to go to hell. Gott schickt keine Menschen in die Hölle. Die Menschen entscheiden sich dafür, in die Hölle zu gehen. The Bible is very clear. You reject Jesus and that's why you go to hell, not because God sends you there. Die Bibel ist sehr klar. Wenn man Jesus ablehnt, kommt man in die Hölle, nicht weil Gott einen dorthin schickt. Do you remember what Jesus said? Weißt du noch, was Jesus gesagt hat? That when he, the Holy Spirit, comes, he will convict the sin of righteousness and also of judgment. Und wenn er, der Heilige Geist, gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. And then Jesus says what the sin is. Und dann sagt Jesus, worin die Sünde besteht. Sin that they don't believe in me. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. So God is not punishing people by going to hell. People are rejecting the perfect sacrifice of love, therefore they are choosing hell. Gott bestraft die Menschen nicht, indem er sie in die Hölle schickt. Die Menschen lehnen das vollkommene Opfer der Liebe ab und wählen damit die Hölle. God is love. Gott ist Liebe. And God created the whole world. Und Gott hat die ganze Welt erschaffen. So the whole world is created in the image of the Creator who is love. Also ist die ganze Welt nach dem Bild des Schöpfers geschaffen, der Liebe ist. Therefore, if you walk in love, you are in compliance with the universe. Wenn du also in Liebe wandelst, bist du im Einklang mit dem Universum. If you don't walk in love, you're walking against the universe. Wenn du nicht in Liebe wandelst, handelst du gegen das Universum. And you will experience the consequences. Und du wirst die Konsequenzen erleben. And then we blame God and say, God did this. Dann geben wir Gott die Schuld und sagen, Gott hat das getan. God is love. Gott ist Liebe. But he gave you the freedom to choose because he loves you so much. Aber er hat dir die Freiheit der Wahl gegeben, weil er dich so sehr liebt. Therefore we must choose to love. That's the only thing that makes sense. Deshalb müssen wir uns dafür entscheiden, zu lieben. Das ist das Einzige, was Sinn ergibt. See you tomorrow. Bis morgen.